hat er doch, wie der kleine Johannes, den Wahn vorurteilshafter Verneinung am eigenen Leibe erlebt und strebt demnach jenseits von Liebe und Hass mit diesem Buche des unbeugsam ausgesprochenen Entweder-Oder einzig und allein nach Neugestaltung einer des lebendigen Menschen würdigen Weltordnung. Dass hierbei die als Entlebendigte und Entlebendiger Erkannten mit unbarmherziger Entschlossenheit abgelehnt und ihre Weltherrschaft verneint und vernichtet werden muss, wobei kein blinder Hasswort verblendet walten soll und jeder, der redlich beflissen wäre, sich der arischen Weltordnung einzufügen, freudig willkommen geheißen sei, dies alles stählt unser unbelastetes Gewissen und gibt uns die Kraft und den Mut, allem Hass und aller Wiederverneinung zum Trotze den Kampf für die Errettung unseres deutschen Volkes unentwegt und unentwegbar fortzuführen. Aber freilich, so kläglich allein gelassen wie bisher, dürften wir nicht von jenen bleiben, denen all unser Mühen gilt. Und während es dem Verfasser in dem Jahre seit Bestehen seines Verlages in Deutschland nicht durch die persönliche Anwesenheit und das lebendige Wort gelang, sein Werk zu unterstützen, so hat er doch in Österreich während dieser Zeit durch zahlreiche Vorträge auf seine deutschen Volksgenossen eingewirkt und muss hier mit Bitternis und geradezu in Verzweiflung auf das trostlose Ergebnis der Verlagstätigkeit eines ganzen Jahres hinweisen. Wer die Bitternis des Verfassers begreifen will und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit gegenüber Zions allmächtigem Vernichtungswillen, der erfahre aus folgender Abrechnungstabelle, wie viele Exemplare der Bücher der Antaios Verlag im Geschäftsjahr 1920/21 in ganz Deutsch-Österreich verkauft worden sind. Wir Deutschen aus Österreich, 137 Exemplare. Wort und Leben, 91 Exemplare. Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis, 39 Exemplare. Galileo Galilei, 15 Exemplare. Deutscher Geist aus Österreich, 51 Exemplare. Aus des Ratsherrn Johannes Teuferius Lebensbeschreibung, 43 Exemplare. Aus Max Dorns Werdegang, 21 Exemplare. Seitenpfade, 6 Exemplare. Gespräche und Gedankengänge, 24 Exemplare. Zur Förderung der Persönlichkeiten, 25 Exemplare. Friedrich der Große, 19 Exemplare. 3 Vorträge mit Zwischenstücken, 20 Exemplare. Erkenntnis und Logik, 23 Exemplare. Geist und Leben, 13 Exemplare. Stünde etwa ob der Schrift »Wir Deutschen aus Österreich« ein völkisch genehmer Name, dann gäbe es, ich wage es kühnlich zu behaupten, keinen geistig regen Studenten, Beamten und irgend völkisch Fühlenden, der dies Buch nicht gekauft und gelesen hätte. Auch das Lenau-Buch aber wäre bei anderem Entgegenkommen von der gesamten Lehrerschaft als Volkslesebuch, als Bollwerk wider den heute herrschenden Ungeist angepriesen und verbreitet worden. Und sowohl medizinische als pädagogische Kreise wüssten heute die Tragweite von Wort und Leben zu rühmen und zu würdigen, wenn ein armseliges Vorurteil nicht jene liebevolle Hingabe verhindert hätte, ohne welche kein Geistesprodukt der Welt die ihm immanenten Wirkungen auszuüben imstande ist. Dass endlich die Grundlage für die Gedanken von Geist und Judentum, wie sie in Max Dorn, die Einleitung, sowie in 3 Vorträgen mit Zwischenstücken geboten ist, trotz Anteilnahme für jenes Buch noch immer nicht berücksichtigt worden ist, bildet ein trauriges Symptom für die Oberflächlichkeit und die nachlassende Erkenntnisfreude und Erkenntniskraft im deutschen Volke. Zions Triumph aber wird dadurch ein noch größerer werden, dass seine Versuche, den Verfasser wirtschaftlich zugrunde zu richten, mit gutem Erfolge fortschreiten, so zwar, dass die Unmöglichkeit, den Verlag über die schwierige Zeit des Anfangsstadiums hinwegzubringen, immer drohender emporwächst. So wird es denn abermals ganz und gar Sache des deutschen Volkes und derer, die seine geistigen Berater abgeben, sein, ob des Verfassers Werk jene Beachtung finden wird, ohne welche das Bestehen des Antaios Verlages und mit ihm des Antaios Gedankens unmöglich wäre. 45. wird es in diesem Zusammenhang noch nötig sein, die bei der Politik schon angeführten Pressemethoden Zions hier fürs Geistesleben nochmals an uns vorbei defilieren zu lassen und die psychagogischen Künste aufzuzählen, mit welchem das Passende angepriesen und das Ungeeignete aber nicht etwa befehdet und bekrittelt, sondern ganz einfach zu Tode geschwiegen wird? Um den Abgrund zwischen arischer und jüdischer Verneinung darzutun, diene nur die Gegenüberstellung der einfachen Ablehnung, wie sie der Deutsche feindlicher Geistigkeit zuteil werden lässt, mit dem Verfahren, wie es Zion zu praktizieren beliebt. Denn statt einfach Missliebiges abzuweisen, lieben es die jüdischen Schlaumeier, einen Autor monatelang mit einer Arbeit hinzuhalten, um sie am Ende nicht etwa bloß abzulehnen, sondern ganz einfach verschwinden zu lassen, auf dass ein verhasster Geist auch anderswo nicht in Erscheinung trete. So geschehen mit einer lobenden Besprechung über des Verfassers Novellenbuch »Die böse Liebe«, die, von einem Mitarbeiter eingesandt, bei der neuen freien Presse monatelang zurückgehalten und dann verloren worden war. Alles, was wir im Vorhergehenden an Förderung und marktschreierischer Anpreisung Zion genehmer Geistigkeit gebracht haben, dürfte Illustrationsmaterial zur journalistischen Tätigkeit unserer Leute genügsam beibringen, als dass noch ausführlichere Darstellungen nötig wären. Das unerschöpfliche und alltäglich sich entfaltende Tun der geistigen Schafrusse ist ein so uferloses und unüberblickbares, dass wir es hier beim Hauptvehikel des beweglichen Weltvergewaltigers mit dem bloßen Hinweis genug sein lassen müssen. Da es aber kein deutsches Geistesleben mehr gibt, muss der Leser unseres Buches denn doch nunmehr vollinhaltlich begriffen haben, dass auf geistigem Gebiete nicht nur die Möglichkeit von Zions Weltherrschaft festgestellt werden kann, sondern diese unumschränkte Weltherrschaft ganz einfach schon da ist. Schaut der Deutsche noch ein paar Jahre in traumglotzkugeligen Dusel dem allen tatenlos zu, findet er aus der nicht mehr zu bestreitenden Erkenntnis nicht mehr die Kraft zu tätiger Abwehr und zur Neuaufbaue eines unabhängigen, selbstherrlichen deutschen Geisteslebens, dann ist das Ende für den deutschen Geist gekommen, das kein Aufblitzen späterer Erkenntnis mehr aufzuhalten vermöchte. Scheint doch die furchtbare Tragik des deutschen Menschen darin zu bestehen, dass ihm, da er noch die Macht besaß, die Erkenntnis mangelte, indes zu der Zeit, da ihm allzu langsam und allzu spät in einzelnen, wenigen die Erkenntnis aufdämmerte, von Zions satanischen Vernichtungswillen alle innere und äußere Macht bereits entrissen wäre, diese Erkenntnisse in befreiende Tat umzusetzen.